Willkommen zum Ladies Talk, dem Hobby-Podcast. Willkommen zum Ladies Talk, dem Podcast, in dem es um Hobbys geht. Ich möchte heute von einem Mega-Event berichten. Oder nein, Hamburg kann kein Mega-Event, Giga-Event berichten. Es war ein kleiner Insider, weil es sollte schon mal ein Hamburger Mega-Event veranstaltet werden und daraus wurde nichts. Jetzt wurde es ein Giga, weil sich noch mehr Leute angemeldet haben, dass es halt zum Giga langte. Ich fand das recht toll. Ich habe mich wie ein VIP gefühlt den ganzen Tag. Es fing ja schon damit an, dass ich gefahren wurde zum Bahnhof und dann haben wir da ein kleines Event gehabt, gesprochen, was wir so den Tag dann machen. In der Gruppe, mit der ich dann gefahren bin, über ein Gruppenticket, weil das ist halt günstiger und man kann viel mit dem Ticket auch machen. Also in Hamburg konnten wir einiges damit auch machen. War ich mit denen dann halt die meiste Zeit zusammen, also vormittags beim Event nicht so ganz. Also im Zug saßen wir zusammen, haben auch fröhlich Fotos gemacht. Andere haben da schon morgens früh vor 7 Uhr oder gerade 7 Uhr Eierlikör getrunken. Wer es mag, ich mag es nicht so früh. Das war ja noch vor dem Frühstück, mussten halt früh aufstehen. Das Event war recht früh und dann halt früh los, damit man auch viel erleben kann. Dauert ja ungefähr 2 Stunden die Zugfahrt oder ein bisschen mehr. Gefühlt natürlich viel, viel mehr. Wie es wirklich war, weiß ich nicht. Das war auch ein Doppelstock. Wir saßen oben und das war recht wackelig. Und ich bin sowieso kein Zugfahrer, aber ich habe es überlebt. Auch einen Flug überlebt. Ich musste nicht spucken. Alles fein, obwohl ich auch noch nichts gegessen hatte. Dann sind wir nicht beim Hauptbahnhof ausgestiegen, sondern eine Station, glaube ich, davor oder zwei, wo man besser umsteigen kann auf die S-Bahn und weiß nicht, S-Bahn, U-Bahn. Ich glaube, wir sind S-Bahn gefahren, war nicht unterirdisch, ohne Gewehr. meine Erinnerungen lassen dann auch ein bisschen nach, weil das ist ja schon, was haben wir heute, fast 20 Tage her. Ja, 19 Tage her waren wir dann halt damit Richtung Eventgelände gefahren, erstmal zum Event hin. Da war eine Riesenschlange, lange Schlange, wohl eine halbe Stunde hat es gedauert, bis man am Zelt dann ankam. Es waren Helfer aufgestellt. Ich weiß, einen Tag vorher lief einiges schief, aber am Samstag fand ich für mich das Event recht toll. So was ich von anderen Gigas her kenne, auch voll normal, voll ausreichend. Ich fand mich da gut aufgehoben. Habe ich dann gefragt, weil ich ein VIP-Ticket habe, wo dann die Schlange für die sind, weil für die Tagesgäste gab es eine andere Schlange, die kam auch viel schneller rein wie alle anderen oder genauso schnell wie VIPs. Ich musste dann an einer ganzen langen Schlange entlang gehen, fühlte mich so ein bisschen komisch, aber es hat keiner gemeckert oder irgendwas gesagt. Und am Zelt angekommen waren dann Helfer da, die mir sagten, ich muss hinterm Zelt längs gehen und dann da ist der VIP-Schalter und da bin ich auch hingegangen. Konnte meine Sachen auch recht fix bekommen, weil kein anderer mehr vor mir war. Es war einer irgendwie, was in Bearbeitung hat es bekommen und dann war ich dran. Fand ich auch ganz toll, dann habe ich den anderen schon Bescheid geschrieben. Ich bin schon mal shoppen, wir treffen uns dann irgendwann. Sagt Bescheid, wann ihr weg wollt vom Eventgelände. Ich ja vorher schon sagte, dass ich beim Eventgelände halt schon Freunde treffe und mit denen was vorhatte. Habe ich dann auch gemacht. PIN tauschen, Geschenke tauschen, Postbox zweimal gucken. Ja. Viel, viel, viel geredet, zugehört, geschnackt, drinne gesessen, war auch teilweise echt schlechtes Wetter. Da hat man dann gar nicht so viel mitbekommen, ob nun gutes Wetter war oder nicht. Es gab genug Essen, reichliche Stände, Trinken auch. Schade war, dass das VIP-T-Shirt noch nicht da war, aber das wird nachgeschickt, das wurde extra notiert. Man hätte wohl auch was anderes haben können, das wollte ich aber nicht. Da bin ich dann eigen, ich will mein T-Shirt, mein Fan-T-Shirt. Jetzt beim Konzert auch ein T-Shirt gekauft. Das kommt aber vielleicht später oder auch nicht. Muss mal gucken. Vielleicht mit beim Bienen-Content, weil da war heute was Interessantes passiert. Das habe ich auch schon aufgenommen. Aber das kam ja erst nach Hamburg, deswegen kann ich das jetzt ja auch noch gar nicht verraten. Naja, beim Event war halt hauptsächlich, dass ich hin bin, um andere wieder zu sehen, die von weiter weg kommen, die man sonst nicht so oft sieht. Und dieses Jahr ist Hamburg das einzig große Mega-Giga-Event gewesen, auf dem wir waren, oder ich alleine, Jan war ja nicht mit. Und da konnte ich einige mal wieder sehen und andere, die ich auf Facebook schon kennengelernt habe, auch mal in Live kennenlernen. Das fand ich auch ganz toll. Manche, die man schon in Melsung kennengelernt hat, konnte man dann da die Freundschaften nochmal vertiefen. Ich kam nicht mit jedem so viel zum Reden, wo ich eigentlich wollte. Eigentlich war ich noch mit welchen verabredet, mit zwei Damen. Die habe ich aber gar nicht so viel gesehen, wie gedacht, weil ich dann auch beim Platz, wo ich saß, gar nicht mehr so wegkam beim Tausch, weil es einfach voll war. Und bei der Menschenmenge, wenn ich denn da alleine bin ohne meinen Mann, bleibe ich lieber sitzen. Nicht, dass man dann irgendwie Panik bekommt oder so, dass man zerquetscht wird oder wie auch immer. Weil ja auch viele bei waren, die man gar nicht kannte. Und dann bleibe ich lieber am Tisch, wo ich alle kenne oder 90% kenne, wirklich kennen. Weiß man ja auch immer nicht. Da war ich ganz gut aufgehoben. Kaffee zwischendurch dann noch geholt. Krebs gegessen. Ja, fand ich eigentlich ganz toll. Schade, dass ich bei der Verlosung nicht dabei war, aber ich habe meine Gewinnnummern weitergegeben. Ich hoffe, es war was Tolles. Keine Ahnung. Ich habe nicht nachgefragt, sonst klingt das so, als ob man ja doch Interesse daran hatte. Aber wenn man was verschenkt, dann verschenkt man das. Was wollte ich denn noch? Ah ja, danach waren wir dann halt ja immer auf Suchen der Gruppe. Ich habe nicht mitbekommen, dass die geschrieben hatten, wo ich dann steckte. Und dann habe ich eine halbe Stunde später, glaube ich, geantwortet und gefragt, wo die denn sind. Aber irgendwann haben wir uns dann auch gefunden und dann musste ich noch mal was gucken, noch mal was hinbringen zur Postbox und dann noch mal wiederfinden. Aber die waren dann nicht so schwer versteckt. Rolf hat mir dann auch gesagt, ja, in der Richtung sitzen die. Und ich, okay, habe sie denn gefunden? Und dann sind wir auch los und dann haben wir das Hobby Geocaching gemacht, was ja zu dem Event gehört. Das war ja ein Geocaching-Event. Beim Event habe ich selber gar keine Dose gesucht, weder Labcache noch sonst irgendwas, weil da habe ich mich halt auf die Leute konzentriert. Und dann mit den anderen waren wir unterwegs und sind wir halt auch wieder Bahn gefahren, S-Bahn, sind auch durch den Kanal gegangen. Musste man eine Fahrstuhl runter, dann eine lange Strecke gehen und kann Fahrstuhl wieder hoch. Und ich habe immer mit der Faust gedroht, ja, nicht hüpfen. Liebe Grüße an Mario. Der Insider geht wohl auch schon rum. Mir wurde nämlich extra gesagt, beim Lokal gibt es keinen Fahrstuhl, da brauche ich keine Angst haben. Für eine Einladung. Das fand ich auch toll. Da haut er sich quasi selber in die Pfanne mit. Egal. Ja. Hab's überlebt, viermal darf an Tag Fahrstuhl fahren, mehrmals S-Bahn fahren, normalen Zug fahren, alles überlebt. Ja, man macht halt immer mal Erfahrungen, die man nicht so gerne schätzt und trotzdem überlebt man es dann doch. Und mit den richtigen Leuten macht es sogar Spaß. Wir waren dann ja auch auf einer, ja, ist das eine Fähre, weiß ich nicht, auf so einem kleinen, Rundfahrtschiffchen sind wir gefahren. Und haben da auch ein Where-I-Go gemacht, den man machen kann während der Fahrt. Da muss man halt Sachen reintippen, die man sieht. Das fand ich ganz toll. Da habe ich immer geguckt, zugeguckt. Ich hatte selber mein Handy nicht dabei an. Ich habe eher die Fotos dann gemacht rundherum. Fand das echt toll. Der war richtig gut gemacht, kann ich empfehlen. Ich glaube, der heißt auch irgendwas mit Hafenrundfahrt. Oder man findet in Hamburg die Cache auf jeden Fall recht schnell. Die haben auch gute Favoritenpunkte. Da musste man irgendwo aussteigen, um dann wirklich die Dose für den Cache zu machen, um zu locken. Da haben wir dann auch andere Cacher noch getroffen. Beim Giga trifft man eigentlich bei fast jeder Dose Cacher. Ja. Genauso wie beim durch den Elbtunnel, da hat man dann am Ende auch eine Dose gehabt und auch ein virtuell, da musste man Fotos machen. Hat man auch einige getroffen, eine saß dann oben. Und hat eine Dose bewacht quasi, da hing nur das Logbuch. Ich glaube, normalerweise ist die Dose kleiner und jetzt für ein Giga war es ein großes Logbuch. Fand ich gut gemacht. Muss man wohl auch nicht so oft zur Wartung. Jo. Dann haben wir halt noch ein paar andere nebenbei schöne Döschen gemacht, Fotos gemacht, Sightseeing. Und zurück am Hauptbahnhof war das, glaube ich, der große Platz, ja. Was gegessen. Ich glaube, ein Syrer oder was das war, war recht lecker. Fand ich gut, aber auch das Essen der anderen sah echt lecker aus. So ein Salat mit so Bohnen und anderen Sachen. Ich weiß gar nicht genau, wie das hieß. War aber auch sehr interessant zu sehen. sah lecker aus und sollte auch lecker schmecken. Nur der am hungrigsten war, musste am längsten warten auf sein Essen. Aber ich glaube, er war dann auch nicht ganz so zufrieden, weil ich dachte, die Portion würde für mich gerade reichen. Aber für einen erwachsenen großen Mann fand ich das recht wenig. Dann wurde noch bei einem anderen Lebensmittelgeschäft, was es da gab, was geshoppt. Kleine Piccolos, Bierchen und halt auch noch was fürs leibliche Wohl für den Herrn. Ich habe auch geguckt, will ich nicht. Aber ich dachte, oh, jetzt was Süßes, nachdem du gut gegessen hast, ist nicht so gut. Gab dann halt im Zug dann auf der Rückfahrt noch ein Piccolo als schönen Abschluss. Wurde dann auch wieder am Zug abgeholt von meinem Mann. Ja, ich konnte dann nicht so wirklich einschlafen. Meine Mama sagte schon, halt die Klappe, ich will schlafen. Ich hatte wohl sehr viel Redebedarf, auch am nächsten Tag noch. Also kann es nicht am Piccolo gelegen haben, weil ich am nächsten Tag auch immer noch ganz viel Redebedarf hatte. Ich wollte halt viel vom Event erzählen, was ich da noch so gesehen, erlebt habe. Ja, da habe ich auch noch einen Signalfrosch, einen kleinen, adoptiert. Ja, weil ich hatte meinen Frosch vergessen und ganz ohne Frosch bei den anderen wollte ich dann auch nicht sein. Außerdem hat er mich so angelacht. Ja. Jetzt habe ich auch zwei kleine Minis, die mir gehören. Kann Ron seinen wieder haben, wenn er möchte. Obwohl, der sitzt bei meinen ganz gut. Der hat übrigens an der Angel, wie nennt man das, Angelschein? Sportanglerprüfung teilgenommen. Den ersten Kurs dazu hat er auf jeden Fall bestanden. Und jetzt bei der Prüfung, da kriegt er per E-Mail oder per Post erst Benachrichtigung. Da wissen wir halt noch nicht, ob er es bestanden hat oder nicht. Also toi, toi, toi, da drücke ich die Daumen. Aber schon, dass er den ersten Online-Kurs gut bestanden hat, da war ich schon ganz stolz, stolze Mama. Jo, bin auch etwas aufgeregt, denn in 4 Tagen, also am 27. Mai, wird mein Großer 18. Volljährig, noch nicht erwachsen. Aber was er denkt, was er dann ist. Ich bin immer sehr gespannt, weil die dann auch nachfeiern am Feiertag oder zum Wochenende, wenn keine Schule ist, mit 2 anderen Kindern. Zusammen, wie das wird. Ja. Gab es noch viel zum Event zu erzählen? Also, Coins habe ich diesmal recht wenig gehabt, nur die Vorbestellten vom Event. Die Suborder-Rathaus. Ja. Die Kids-Coin habe ich mir dann noch gekauft. Und nachbestellt die Night Edition. Weil beim Event bin ich nicht dazu gekommen, die anzugucken. Ich bin zu vieles nicht gekommen, was ich eigentlich noch wollte. Ich hatte auch Woodcoins mit und eine hatte mir einen Pin gegeben und dann wollte ich ihr den Woody geben und wie ich den aber erst rausgefriemelt hatte, habe ich sie nicht wiedergefunden in der Menschenmenge. Da war sie weg. Aber den schicke ich noch nach. Ich glaube, ich habe ihn noch nicht geschickt. Der muss noch hier irgendwo in einen Umschlag rumwuseln. Aber ich warte auch noch auf andere Pins zum Verschicken. Müssen halt einige ein bisschen warten, aber ich möchte auch nicht zwei, drei Umschläge hintereinander schicken. Wenn man das in einen reinpacken kann. Kostet viel zu viel Porto sonst. Und es verschwendet ja auch wieder Umschläge und Plastikmüll und was weiß ich nicht alles, wenn man das zusammen einzeln macht und nicht zusammen macht. Ja, ich darf gleich auch wieder zu meinem Lieblingseis, Eisdiele gehen, Flora, in Flensburg-Weiche. Da treffe ich mich dann mit Familie, einfach nur mal so. Zum Mittagessen quasi, gibt es dann halt eine lecker Waffel. Muss mal gucken, ob ich mit einer Eiskugel oder ohne. Gibt so schöne Varianten mit Giotto oder Nutella oder nur Puderzucker. Muss mal gucken, was mein Magen vor Ort sagt, was ich möchte, das bestelle ich dann. Ob Eiskaffee dazu oder nicht, muss ich auch sehen. Ich habe hier auch noch einen Kaffee. Ja. Und etwa noch eine halbe Stunde Zeit, dann muss ich los. Weil ich zu Fuß gehe. So eine kleine Challenge für mich, für Mai, so viel wie es geht, zu Fuß zu gehen. Habe ich auch schon einen Tag bereut, weil ich mich mit meiner Schwester verabredet habe in der Stadt. Und das dauert ein bisschen mehr wie eine Stunde zu Fuß. Und wenn man in der Stadt dann auch schon rumgelaufen ist und vorher schon so viel gegangen ist, dann ist der Rückweg irgendwie, obwohl ich eine Abkürzung gegangen bin, genauso lang, weil man irgendwie nicht mehr so schnell ist und keinen Elan mehr hat. Aber man sieht auch wieder recht viel. Ich habe jetzt gesehen, wo die Container, die vorher auf der Echse standen, jetzt wo die woanders stehen. Bisschen Natur wieder. Bin zwar an ein, zwei Döschen vorbeigegangen, die wieder reloaded aufgelegt worden sind, aber ich hatte keinen Stift und keinen Stempel mit. Oh, Morgen Mittag startet ein Vorverkauf schöner Coins mit Signals drauf. Aber wenn ich das hier sende, ist das wahrscheinlich auch schon längst ausverkauft. Es war halt eine spaßige Tour mit Freunden. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Tschüss.